Außerdem ein geführter Krieg ohne aufzugeben immer ein gewonnener Krieg sein wird, obwohl man verliert. Die königliche Kunst der Hermetiker, die Alchemie, konzentriert sich auf einen mysteriösen Stein, der als Saturn identifiziert ist. Damit ergibt sich für uns der Schlüssel zu Parzival. Dieser Stein enthält das Elixier, das Gold und so weiter. Das Schwert Excalibur steckt in einem Stein. Der Held, der Vira, muss es herausziehen und sich einen Weg bis zur degenerierten Erde durch einen gewaltigen Kampf bahnen, bis er das Mysterium Conjunctionis, das Mysterium der Vereinigung in der geheimen Vermählung im Asag mit der Geliebten, erreicht. Sie ist das Wasser des Lebens, das Quecksilber, unsere Lilith. Er ist der Schwefel, das Arsen, das Feuer, unser König. Nur mit Hilfe der Taube, des Parakletos, kann der Adept diese harte Prüfung des Asag bestehen. Nur mit dem Gedanken an die Geliebte im Sinn und im Herzen, mit der Erinnerung an ihr Antlitz. Nur so wird er jenes glühende Gift auflösen können, sich hinwegsetzen über die große Krise des Kontaktes mit dem Wasser des Lebens, mein Krug mit Wasser. Karanari, das kausale Wasser erreichend, jenseits der einfachen Mannbarkeit gelangen, Nigredo und Albedo überwinden könnend, die Rubedo erreichend, sich mit dem purpurnen Mantel der göttlichen Würde, mit der flammenden Tunika aus Neso bekleiden, den Eintritt zum geschlossenen Palast des Königs erzwingend. Das Gralsche tausendjährige Reich des esoterischen Hitlerismus wieder errichtend, das heilige Imperium des Königs, Priesters, Zauberers, des Führers. Das Erwachen des Chakra Anahata. Der nächste Schritt in der Einweihung des Amor, der Troubadoure und der Minnesänger ist der Austausch der Herzen. Ein Kuss, mit welchem sie im Geliebten erlischt und er erlischt in der Geliebten. Sie durchbohren ihre Herzen. Das heißt, ihre Seelen haben schon ein Gesicht. Meines hat das ihre. Die eine Hälfte davon ist seines, die andere Hälfte ihres. Und ihre Seele hat sein Gesicht. Die eine Hälfte davon ist ihres, die andere ist seines. Dieses Mysterium entspricht dem Erwachen des Chakra Anahata, des Herzens. Der Erwählte ist schon ein Druk, ein Mann, der für die Ewigkeit an seine Domna, seine Walküre, gebunden ist, die er niemals für eine andere tauschen kann noch verraten darf, ohne Gefahr zu laufen, seine Seele, seine Unsterblichkeit zu verlieren. Denn es gibt nur eine einzige Ella für einen El in allen Universen. So sagt es das Gedicht des Troubadours: Mein Herz ist wie von einem Dolch geöffnet worden und du bist eingetreten. Also wirst du keinen anderen Kameraden finden, mein Leben und mein ganzes Sterben mit mir teilen müssen, denn wenn ich sterbe, wirst du im Grunde meines Herzens wohnen. Was man aus dieser Einweihung folgert, habe ich in der heute einzig erlaubten Form in Nuss, Buch der Wiederauferstehung, enthüllt. Nicht der Androgyne ist der letzte Sinn der Einweihung des Amor, der von der orphischen Mythologie abgeleitet und durch das polare goldene Band bewahrt wird. Es ist nicht der Zusammenschluss der Gegensätzlichen, sondern die endgültige und letzte Trennung von El-Ella und El-A-El, der doppelköpfigen absoluten Mann und Frau, vereint in der Trennung, das heißt im unbegreiflichen Mysterium des Amor, das den orphischen Mythos erweitert und vervollständigt, so wie es mir gestattet wurde, es zu enthüllen. Das heißt, El-Ella, der absolute Mann, und El-A-El, die absolute Frau, mit personifizierten, individualisierten Gesichtern lieben sich, vereinen sich für ewig in der Trennung, in einem Amor ohne Liebe, das mehr als Liebe ist, weil es eine Komödie ist, eine Parodie der Liebe, bis jetzt bekannt von den Sterblichen, etwas Unmögliches zu erfassen und in Worten auszudrücken. Ein Traum eines anderen Universums, das höchste mögliche Ergebnis des Kampfes auf dieser Erde, eine Blume, die es nicht gibt und die jedoch wirklicher ist als alle Blumen der Gärten dieser Natur, die nicht vorhandene Blume. Etwas hiervon wird Jung erfasst haben im Prozess seiner gemeinsamen Individuation, eines Arztes und seiner Patientin, eines Alchemisten und seiner Soror. Deswegen erklärte er, dass im 13. Jahrhundert ein besonders religiöses Mysterium zum Verschwinden gebracht wurde. Ein sehr schwer begehbarer Weg, nur für die kleinste Gruppe von Erwählten, Erwählten eines Gottes Amor.